Kidzone Witze. Schmeiß dich weg. Comedy mit Simon. Mario Kart Double Dash zocken und nebenbei ein paar abgefahrene Witze hören. Geil. Oh ja, gib mir auch einen Controller. Dann hau ich dich in die Pfanne. Du räumst doch nie den ersten Platz ab. Wirst schon sehen. Ja, ja. Wenn ich schon längst im Ziel bin, kurfst du bestimmt immer noch auf der Startgeraden herum. Und wenn du nicht aufpasst, dann knall ich dir ein paar fiese Extras vors Kart. Das glaubst auch nur du. Na, lass uns mal anfangen. So, jetzt noch bei der Voicebox auf Abspielen gehen. Und 3, 2, 1, los geht's. Also da kommt die Sally in den Himmel. Und da geht sie zum Petrus und der sagt, warum bist du denn hier? Du darfst hier gar nicht hin, du musst in die Hölle, weil du deinen Bruder verprügelt hast und ihn ermordet hast. Ja, und dann bettelt die so lange, bis er da bleiben darf. Aber nur, wenn sie mit dem hässlichsten Mann des Himmels zusammen ist. Und das macht sie dann auch. Wenig später sieht ihr den Simon mit der schönsten Frau zusammen. Und dann beschwert sie sich bei Petrus. Und dann sagt der Petrus, ja, irgendwie müssen wir die Frauen ja auch bestrafen. Haha, sehr witzig. Mir gefällt er. Hey, du drängst mich von der Strecke ab. Tja, Pech gehabt. Oh, als nächstes kommt ein Witz von Jennifer Optewig aus Mülheim an der Ruhr. Sag mal, wieso verschanzt du dich denn jetzt im herrlichsten Frühling von morgens bis abends in deinem Zimmer? Draußen ist es mir jetzt viel zu gefährlich. Die Salatköpfe schießen, die Sonne sticht, die Bäume schlagen aus und der Rasen wird gesprengt. Der von der Diana Quack aus Hamm ist aber auch nicht schlecht. Zwei Männer reiten auf Kamelen durch die Wüste. Beide sind am Schwitzen. Kommt ein Mann auf dem Fahrrad rasend schnell vorbei, sagen die beiden Männer. Ja, warum fahren Sie denn so schnell? Das ist doch viel zu heiß, sagt der Mann. Nein, es ist richtig erfrischend. Versucht's auch mal. Beide Männer treiben ihre Kamele an. Plötzlich fallen die Kamele tot um, sagt der Mann. Klarer Fall, erfroren. Ich würde dich auch am liebsten gleich in die Wüste schicken, denn du nervst total. Geburtstagskind. Hey, jetzt reicht's mir aber. Bleib mal locker. Hier kommt ein Witz von Uma Akmalik. Mein Witz ist, komm ein Mann zu Gott und fragt ihn, wie viel ist für dich denn 100 Millionen Euro? Das sind für mich nur 1 Cent. Und wie viel sind für dich 100 Millionen Jahre? Das sind für mich nur eine Sekunde. Schenkst du mir dann 1 Cent? Ich bin gerade beschäftigt, aber warte mal eine Sekunde. Das war's dann schon. Und hier hört ihr mal den von Fabian Wolfram aus Bremen an. Das ist für mich dieses Mal der Oberbrüller. Der große Dampfer kommt an einer Insel vorbei. Ein Mann mit einem langen Bart bis zu den Zehen und völlig zerfetzter Kleidung hüpft auf der Insel wie ein Verrückter herum. Der Kapitän lächelt. Der ist wirklich unheimlich reizend. Immer wenn wir hier vorbeifahren, freut er sich so. So, jetzt mache ich dich mit einer kleinen fiesen Bananenschale fertig und rausche ins Ziel. Du hattest noch eine Bananenschale? Tja, da schaust du, was? So ein Mist, jetzt reicht's mir. Spiel doch alleine weiter. Jetzt gibt's erstmal die mega fitte Kidzone Game Show. Game Show? Was für eine Game Show?